bitte melden Sie sich innerhalb der nächsten 5 Minuten bei unseren freundlichen Mitarbeiterinnen am Infopoint. In jenen längst vergangenen Jahren, als wir ein wilder Haufen waren, standen wir auf Donnerstrom mit unserem guten Kumpel Tom, der verrückte Stories kannte und sie auf Papier noch bannte. Die Zeit verrann so gnadenlos, heute schreibt man mit Computern bloß. Das Alter forderte Tribut, nun lebt man mit Familie gut. Und unser lieber Tom verschwand irgendwo am Wegesrand. Wir suchen unseren Kumpel Tom, Tom, Tom. Wenn du den Song hier hörst, dann komm, komm, komm. Sag Bescheid, die Welt sich nicht mehr dreht. Dr. Thomas Schmitz, bitte begeben Sie sich in spätestens 3 Minuten in den Hörsaal für Sinologie. Ihre Studierenden werden langsam ungeduldig. Die Adresse gibt nichts her. Schmitzens wohnen dort nicht mehr und die Auskunft weiß nicht weiter, auch nicht frühere Begleiter. Google hat ihn nicht im Sinn, in Facebook ist er auch nicht drin. Tom, uns fehlt jetzt dein Humor, bei dem das Herz so tritt hervor. Ohne dich steht alles still, selbst der Kühlschrank nicht mehr will. Das Auto ist uns auch verreckt, wo hast du dich nur versteckt? Wir suchen unseren Kumpel Tom, Tom, Tom. Wenn du den Song hier hörst, dann komm, komm, komm. Sag Bescheid, weil sonst die Welt sich nicht mehr dreht. Major Tom, Ihr Raumschiff startet in einer Minute. Gehen Sie sofort zur Abschussrampe 68. Cassiopeia wartet. Hat jemand unseren Tom gesehen? Kann jemand unseren Schmerz verstehen? Ohne Tom hat's keinen Sinn, es zieht uns nur zum Selbstmord hin. Falls ihr uns retten wollt, dann bringt uns Tom zur Not für Gold. Er verhindert Flut und Beben und verteidigt unser Leben. Gründet schnell einen Krisenstab, sucht jeden Winkel nach ihm ab. Die Welt wird nämlich untergehen, wenn wir nicht bald Tom Schmitz hier sehen. Wir suchen unseren Kumpel Tom, Tom, Tom. Wenn du den Song hier hörst, dann komm, komm, komm. Sagt Bescheid, weil sonst die Welt sich nicht mehr dreht. Wir suchen unseren Kumpel Tom, Tom, Tom. Wenn du den Song hier hörst, dann komm, komm, komm. Sagt Bescheid, wenn ihr ihn seht, weil sonst die Welt sich nicht mehr dreht. Abendblau, sobald dieses Lied vorbei ist. Stahl? Hallo, Herr Stahl. Haben Sie eine Minute Zeit? Ich möchte Ihnen gerne die Angebotspalette von Sky Entertainment vorstellen. Oh, leck mich. Fertig? Fertig.